Ja, der Name, da werde ich gleich was zu sagen und ich werde gleich ein bisschen was noch zu den Organisationen sagen, in denen ich aktiv bin. Das mache ich nur, damit ihr so ein bisschen den Hintergrund habt, den ihr sehen könnt, auf dem ich mich bewege und auf dem ich diesen Vortrag halte. Ich habe aber vorher noch zwei Fragen eigentlich. Nämlich erstens, hat irgendjemand von euch diese Ankündigung durchgelesen, die unter anderem bei Facebook veröffentlicht war? Mist, jemand kennt die Fragen. Gut. Weiß irgendjemand nicht, was Anarchismus oder Syndikalismus ist? Jetzt müsste eigentlich irgendjemand aufzeigen. Glück gehabt. Also ich habe Pech gehabt, jetzt muss ich den Vortrag doch halten. Ansonsten hätte ich jetzt schon Feierabend gehabt, weil darum geht es ja, um diese Begrifflichkeiten. Okay, also ich bin Mitglied in der Freien Arbeiterinnenunion in Düsseldorf. Das ist eine anarcho-syndikalistische Organisation. Und was Syndikalismus genau ist, erkläre ich ja hinterher nochmal. Ich bin aber darüber hinaus auch noch Mitglied in einer anarchistischen Föderation. Die nennt sich Föderation deutschsprachiger Anarchisten und Anarchistinnen. Und ich teile damit das Schicksal von vielen Anarchisten und Anarchistinnen, die sich irgendwann mal entschlossen haben, nicht einfach nur einen Button mit einem A zu tragen, wo drauf steht, dass sie Anarchisten oder Anarchistinnen sind, sondern die gesagt haben, ich mache jetzt tatsächlich was und organisiere mich. Und dann passiert es häufig, dass man sich sehr schnell in sehr vielen Sachen engagiert und organisiert, was aber durchaus auch seinen Sinn und Zweck hat. Hauptsächlich aktiv bin ich aber in der Freien Arbeiterinnenunion und in der Föderation übernehme ich momentan offiziell, glaube ich, nur ein oder zwei Aufgaben, eine E-Mail-Liste betreuen und ich bin Mitredakteur der Gaidao. Gaidao ist die Zeitung der Anarchistischen Föderation. Das wiederum ist chinesisch und heißt einen anderen Weg gehen. Und ist eine Hommage an eine Science-Fiction-Serie, die aus Amerika kommt und die früh zu früh abgesetzt worden ist. Und wir wissen nicht, wie es ausgegangen ist. Die Anarchistische Föderation hat auch Ableger hier im Ruhrgebiet und in Nordrhein-Westfalen, aber dazu kommt dann auch später nochmal mehr. Dann werde ich, bevor ich anfange und die einzelnen Begriffe erkläre und dann noch so einen kleinen Überblick gebe über die anarchistischen Strömungen und ein bisschen was dazu erzähle, wie relevant oder irrelevant die vielleicht sind, und zu den syndikalistischen Strömungen was erzähle und zu den historischen Wurzeln etwas erzähle und zu verschiedenen Personengruppen, die ich ja aufgelistet hatte in der Ankündigung, ein bisschen was erzähle. Also bevor das alles kommt, will ich noch sagen, dass dieser Vortrag wahrscheinlich 45 Minuten dauert. Vielleicht dauert er aber auch 60 oder 90 Minuten. Ich weiß das nicht so ganz, weil ich die Vorträge immer frei halte und nur so ein paar Stichpunkte habe, nach dem Motto, das sind so ein, zwei Wörter oder Sachen, die will ich auf jeden Fall erzählen. Das kann also auch sein, dass wir nach 20 Minuten durch sind, was ich allerdings nicht für realistisch halte, bei der Art und Weise, wie ich erzähle. Ja, tut mir leid. Ihr seid alle freiwillig hier. Ein, zwei Gesichter kenne ich ja schon und weiß, dass die selber schon mal was gemacht haben und mehr oder weniger stark involviert waren in bestimmte Sachen. Ihr dürft also natürlich sehr gerne am Ende Sachen richtigstellen, wenn ich also groben Mist erzähle oder ergänzen, wenn ich was vergessen habe, was aber vielleicht trotzdem sehr wichtig ist zu erzählen noch. Und wenn ihr zwischendurch trotzdem mal eine Frage habt, weil ihr was nicht verstanden habt. Also wenn ich sowas sage wie Akkumulationsregime, ja, und ihr euch fragt, was ist denn das Akkumulationsregime, dann bitte aufzeigen und dann erkläre ich das Wort sofort. Aber sowas wie Akkumulationsregime werde ich nicht sagen, das ist nur ein Beispiel. Also normalerweise verstehen mich immer alle. Aber wenn, wie gesagt, wenn was ist, was ihr nicht versteht, ein einzelnes Wort oder sowas, dann bitte sofort nachfragen. Alles, was wir diskutieren wollen oder so, würde ich euch bitten, erst am Ende zu machen. Das fände ich ganz schön, weil das den Vortragsfluss dann nicht so unterbricht. Und manchmal kommt das sogar vor, dass jemand eine Frage hat, die aber hinterher im Vortrag sowieso beantwortet worden wäre. Also das ist ja ganz gut. Und ihr seid ja wahrscheinlich alles Leute, die studieren, richtig? Jemand, der nicht studiert? Nein? Das heißt, ihr habt einen Stift dabei und ein Blatt Papier und seid es gewohnt, eure spannenden und interessanten Fragen aufzuschreiben. Damit ihr die auch am Ende noch wisst und nicht vergessen habt. Und dann können wir eigentlich loslegen. Ganz am Anfang, Anarchie ist ein ganz einfaches Wort eigentlich. Das kommt aus dem Altgriechischen. Und da wir ja an der Universität sind, wenn ihr in den entsprechenden Fachbereich geht, dann könnt ihr dort in die entsprechenden Wörterbücher gucken und ihr werdet bis zu 25 verschiedene Übersetzungen finden. Nämlich je nachdem, aus was für einem Fachbereich das kommt, also ob der Begriff eher aus der Theologie stammt oder eher aus der Kosmologie stammt oder aus der Mythologie stammt, hat er immer einen etwas anderen Begriff. Aber Anarchie verwende ich in seiner modernen Fassung als politischen Begriff, wie er Anfang des 19. Jahrhunderts aufgetaucht ist und dann das erste Mal auch selbstbewusst von Männern und Frauen als Eigenbezeichnung benutzt worden ist. Und da meint Anarchie erstmal nichts anderes als Herrschaftslosigkeit im Sinne des altgriechischen Wortes aus dem Militär kommend, einer Gruppe von Menschen ohne militärischen Anführer. Das ist die Ursprungs- oder eine der Ursprungsbedeutungen. Und wurde dann politisch aber natürlich noch ein bisschen genauer definiert Anfang des 19. Jahrhunderts und meint zwei Sachen. Einmal eine positive Bedeutung und einmal eine negative Bedeutung. Ich fange mit der negativen an, weil sie am einfachsten ist. Alle Anarchisten und Anarchistinnen auf der ganzen Welt lehnen wirklich jede bekannte, aber auch unbekannte, zukünftig erst noch zu erkennende Form von Ausbeutung und Unterdrückung des Menschen durch den Menschen ab. Also wenn ihr Leute trefft und die fragt, Ausbeutung oder Unterdrückung, findet ihr das gut oder eher scheiße? Und die sagen, ach, finde ich eher scheiße. Und wenn ihr fragt, findest du denn beide scheiße oder nur eins davon? Und die sagen, ach, finde ich beide scheiße. Dann habt ihr da schon mal eine gute Chance, dass ihr da eventuell jemanden habt, der, ob diese Person das weiß oder nicht, und ob sie das will oder nicht, so eine anarchistische Tendenz vielleicht hat. Gibt aber noch einen zweiten Punkt, nämlich die positive Bedeutung von Anarchie. Und da sagen Anarchisten und Anarchistinnen, wir wollen uns selbst organisieren, und zwar in Form von Föderation. Da gibt es dann so Begriffe, auf die ich heute nicht näher eingehen werde, weil es eigentlich Thema für ein Seminar über mehrere Semester ist. Der entscheidende Begriff ist da der Entscheidungsfreiheit. Die Anarchisten und Anarchistinnen sagen, die Menschen sollen sich selbst entscheiden, mit welchen Menschen sie sich zusammentun und auf welche Art und Weise sie das tun. Und wenn sie dann Gruppen gebildet haben, dann sollen sich diese Gruppen in Föderationen zusammentun, ohne ein Zentrum zu bilden, sondern eher, das kann man sich vorstellen, wie ein Netzwerk, ja, wo viele kleine Knotenpunkte entstanden sind, aber wo keine zentrale Entscheidungsgewalt irgendwo entstehen kann. Und zwar ganz bewusst nicht entstehen soll. Und Anarchisten und Anarchistinnen ergänzen das noch und sagen, es gibt so eine Tendenz, offensichtlich, ne, weil wir leben ja nicht so, wie wir uns das wünschen als Anarchisten und Anarchistinnen, sondern wir leben ja ganz anders gerade. Das muss also irgendwo herkommen, dass das so geworden ist. Und da sagen Anarchisten und Anarchistinnen, deshalb wollen wir in dieser zukünftigen Gesellschaft, aber auch schon jetzt, wenn wir anfangen, uns selbst zu organisieren, Mechanismen einbauen, die das Bilden von Zentren, das Bilden von Hierarchien, von neuen Strukturen von Herrschaft und Ausbeutung, die versuchen wir, soweit das geht, schon von der Struktur her, wie wir uns organisieren, zu verunmöglichen. Ja, das sind die beiden Aussagen, die in diesem Wort Anarchie stecken, die das ausmachen. Wenn ihr also Leute trefft, die damit in ungefähr übereinstimmen, dann ist das schon relativ nah dran an jemanden, den ihr vielleicht gewinnen könnt, bei so einer anarchistischen Sache mitzumachen. Und das sind manchmal ganz komische Leute, von denen man das vorher gar nicht gedacht hätte, weil man sich auch gar nicht mit ihnen über sowas mal unterhalten hat, sondern mal über irgendwas anderes geredet hat, wie hast du den Bundeskanzler gewählt oder doch die Oppositionspartei oder sowas. Und dann kommt man da nicht drauf, dass man ja eigentlich gemeinsam vielleicht gegen die gleichen Sachen ist, theoretisch, und vielleicht sogar die ähnliche Ideen davon hat, wie es anders sein sollte. Der zweite Begriff, der heute eine Rolle spielt, ist der des Syndikalismus. Der ist noch einfacher zu erklären, weil er kommt aus dem romanischen Sprachgebiet. Der heißt übersetzt erstmal nichts anderes als Gewerkschaft. Ja? Und der dritte Begriff, nämlich da, wo er zusammengezogen ist, Anarcho-Syndikalismus, den erzähle ich dann hinterher nochmal etwas genauer und ausführlicher. Eben halt, weil ich aktiver Anarcho-Syndikalist bin. Und das werdet ihr auch gleich merken, wenn ich die anderen Strömungen so ein bisschen vorstelle. Da schwingt das immer mit. Und vielleicht mache ich auch die eine oder andere Strömung ein bisschen schlechter, als sie in Wirklichkeit ist. Und die eine oder andere lobe ich vielleicht ein bisschen mehr, als es ihr guttun würde in Wirklichkeit, wenn man sich das von außen betrachtet. Aber das liegt halt daran, dass ich selber involviert bin und in diesem Sinne sowas wie Objektivität gar nicht herstellen kann. Ich mache also jetzt als nächstes den Sprung hin zu den verschiedenen anarchistischen Strömungen. Wie gesagt, alle diese anarchistischen Strömungen, die es gibt weltweit, beruhen auf dieser Grundidee, die ich gerade erklärt habe, also Ablehnung von Herrschaft, also Ausbeutung und Unterdrückung des Menschen durch den Menschen und der Idee, dass sich die Menschen freiwillig zu Gruppen zusammentun und diese Gruppen wiederum freiwillig irgendwelche Formen von Föderationen bilden. Die wichtigsten oder die bekanntesten anarchistischen Strömungen, die immer aufgetaucht sind, sind unter anderem der sogenannte Anarcho-Individualismus. Das ist eine Strömung, die gab es schon sehr, sehr früh und hat wenig mit der Arbeiterbewegung zu tun, während alle anderen Strömungen ihre Wurzeln tatsächlich in der Arbeiterbewegung hatten. Und wenn wir uns den Anfang der Arbeiterbewegung angucken, dann können wir die nicht trennen von der anarchistischen Bewegung. Das war identisch. Und zwar über mehrere Jahrzehnte hinweg. Das ist beim Individualanarchismus allerdings nicht der Fall. Der kommt eher aus so einer liberalen oder bürgerlichen Schicht heraus und ist eine sehr theoretische Angelegenheit. Hat aber seinen Weg trotzdem sehr schnell in die Arbeiterschaft gefunden, die das natürlich diskutiert haben. Und die Grundidee des Individualanarchismus, runtergebrochen auf den Kern, also zumindest den, den ich mir da persönlich rausgezogen habe, ist eigentlich die, dass wir, und zwar jede einzelne Person ganz konkret, also nicht irgendwie ein abstrakter Mensch oder sowas, sondern jede einzelne konkrete Person, vor mehreren Aufgaben steht. Die erste Aufgabe ist, sich darüber klar zu werden, wer bin ich eigentlich und was will ich? Was will ich zum Beispiel nur, weil es von außen an mich herangetragen wird? Und was will ich tatsächlich selbst, weil es aus mir herauskommt? Ja? Ganz simpel, als ich Anfang der 90er Jahre angefangen habe, aktiv zu werden, bin ich immer ganz in Schwarz rumgelaufen. Das war nicht schlimm, weil ich mit 14 angefangen habe, schwarze Klamotten zu tragen und ich erst mit 23 in die anarchistische Bewegung gekommen bin. Aber mir ist aufgefallen, dass Anarchisten, Antifas, Linksradikale, Autonome, die tragen alle ganz viel Schwarz. Ja? Ich habe da gut reingepasst, weil ich das schon ab 14 getragen habe. Aber wenn man die Leute jetzt gefragt hätte, warum trägst du schwarz, dann hätten die alle gesagt, ja, das will ich so. Das ist mein Ausdruck für irgendwas. Aber es ist ja merkwürdig, dass alle Leute den gleichen Ausdruck haben. Ja? Und dann habe ich Punks kennengelernt, die hatten alle im Endeffekt die gleichen Frisuren. Ne? Mal Iro, bunt, mal grün, mal rot oder was auch immer. Irgendwann haben die Leute angefangen, Dreadlocks zu tragen. Ja? So, und die Frage ist halt immer, wo kommt das eigentlich her? Ne? Und in was für einer Umgebung bewege ich mich und was ist davon tatsächlich, was kommt davon von außen und ich merke das gar nicht und was ist von mir selbst, was bin ich da drin? Und das ist aber ja nicht nur in diesen Subkulturen so, sondern das ist ja überall so. Ne? Unsere Eltern, unsere Großeltern, und wenn du einfach mit der Straßenbahn fährst und einfach Hinz und Kunz in der Bahn ansprichst oder Susi und Petra, die da sitzen mit ihren lackierten Fingernägeln oder mit ihrem gestutzten Bart oder was auch immer, um jetzt nur mal bei so modischen Accessoires zu bleiben, ist immer die Frage, was ist davon wirklich das, was ihr wollt, dass ihr das so seid, oder was ist von außen drauf gekommen? Und das spielt natürlich noch in viele andere Sachen mit hinein. Das geht natürlich auch in sowas wie Religion oder sowas. Also warum glauben Leute an Gott? Ist das deren inneres Bedürfnis, das zu tun? Oder haben sie es einfach nicht anders gelernt, dass man halt sonntags in die Kirche geht und betet oder freitags oder samstags oder an irgendeinem anderen Wochentag, wenn man noch eine andere Religion hat oder so. Ja? Das ist die erste Sache, die dieser Individualanarchismus so mitgebracht hat, also das Zurückwerfen wirklich auf sich selbst. Und das nächste ist, dass er gesagt hat, wenn irgendjemand sagt, organisier dich, dann pass auf, wie das gesagt wird. Weil es gibt keine abstrakte Freiheit zu erkämpfen, sondern immer nur eine sehr konkrete Freiheit. Ja? Also wir sind nicht frei, uns abzutrocknen, im Sinne von, wie wir nach dem Duschen uns trocken abzutrocknen mit einem Handtuch, draußen in einem Sturm, wenn es regnet. Ja, diese Freiheit hast du nicht. Wir sind auch nicht frei, 20 Meter unter Wasser zu sein und Lungen zu atmen. Das geht nur mit einem Atemgerät oder sonst was. Das ist alles sehr eingeschränkt. Es gibt keine abstrakte Freiheit. Wir können nicht tun und lassen, was wir wollen. Ich kann nicht mich hier hinstellen und sagen, ich schwebe jetzt einfach mal hoch. Funktioniert nicht. Freiheit ist immer was Konkretes. Freiheit, etwas zu tun oder Freiheit, etwas nicht zu tun. Die Freiheit, nicht an Gott zu glauben oder die Freiheit, irgendwie laut Musik zu hören, obwohl die Christen sagen, aber heute ist unser höchster Feiertag. Spaßverbot. Ja? Also Freiheit ist immer was ganz Konkretes und das ist bezogen auf alle Ebenen. Und wenn jemand sagt, organisiere dich, um deine Freiheit zu erkämpfen, aber schiebe das auf morgen, dann wird es gefährlich. Also wenn wir heute verzichten sollen, um morgen frei zu sein, dann, so sagt der Individualanarchismus, dann wirst du organisiert und gibst deine Freiheit, die du gerade versuchst dir zu erkämpfen, direkt wieder auf. Ja, indem du das aufschiebst und dem halt nicht direkt eine konkrete Freiheit versuchst zu erkämpfen. Das wird hinterher vielleicht nochmal ein bisschen deutlicher. Das ist aufgenommen worden in eigentlich alle anarchistischen Bewegungen hinein. Und deswegen sind Anarchisten und Anarchistinnen immer sehr vorsichtig mit ihren Organisationen, weil die Organisation soll nicht zum Selbstzweck werden. Ja? Also wenn die Frage jemand auftaucht, frag nicht, was die Partei für dich tun kann, sondern was du für die Partei tun kannst. Ja? Dann sollte jeder klar denkende Mensch erkennen, oh, hier bin ich nicht falsch. Ja? Sondern die Frage ist immer, wenn ich mich mit jemandem zusammentue, weil ich was gemeinsam erreichen will, dann stelle ich immer die Frage, was bringt mir dieses gemeinsame Organisieren, das gemeinsame Handeln, was bringt mir das? Ja? Weil das, die Organisation ist eben halt nicht der Selbstzweck, sondern sie muss einen Effekt haben. Und zwar einen möglichst direkten. Die nächste Strömung, die sehr wichtig geworden ist im Anarchismus, ist der sogenannte Anarcho-Kollektivismus. Und der und auch die anderen Strömungen, die ich jetzt, ein oder zwei Strömungen, die ich jetzt noch nennen werde, die sind alle mehr oder weniger zeitgleich entstanden. Auch mehr oder weniger in denselben Diskussionszirkeln. Eben halt mit Arbeiterinnen und Arbeitern, teilweise aus so einer Praxis heraus und teilweise eben halt begleitet von Intellektuellen, also Leuten, die studiert haben und Sachen beobachtet haben und das dann aufgeschrieben haben. Und das ist auch eine wichtige Sache beim Anarchismus oder in der anarchistischen Bewegung. Alle Theorien sind eigentlich vorher erst gemacht worden, also es gab irgendeine Praxis, eine konkrete Auseinandersetzung und erst danach hat es irgendjemand aufgeschrieben. Und danach erst haben sich solche Begriffe gebildet, wie das ist die Strömung XYZ oder so. Der Anarcho-Kollektivismus hat die Idee zu sagen, dass wir uns eben halt nicht alleine gegen die Gesamtscheiße wehren können, sondern eben halt nur kollektiv, nur zusammen. Und dass wir uns heute und jetzt schon zusammenschließen können und im Hier und Jetzt schon eine Alternative aufbauen können, um vorzuleben, wie es anders sein könnte. Und gleichzeitig auch schon einen Gewinn haben, dadurch, dass wir uns eben halt schon Freiheiten irgendwie genommen und erkämpft haben, dadurch, dass wir uns zu diesen Kollektiven zusammengetan haben. Und Kollektiv meint jetzt nicht eine Wohngemeinschaft oder irgendwie ein Ladenkollektiv, das einmal die Woche Foki macht und einen Film zeigt oder so, sondern Kollektiv meint, dass sich die Leute zusammenschließen, um Landwirtschaft zu betreiben, Manufakturen zu betreiben, richtige Fabriken zu betreiben, Kohle oder Erze aus der Erde zu holen oder sonst was. Also das meint wirklich Arbeit, weil es kommt eben halt aus der Arbeiterbewegung und die haben gesagt, wir müssen die Betriebe übernehmen, weil wir wollen am Ende, wollen wir Häuser haben, wir wollen ein Dach über dem Kopf haben. Ab einem bestimmten Zeitpunkt gab es auch schon Elektrizität und hat man gesagt, Strom ist eine tolle Sache, sollte jeder haben, Licht auf der Straße sollte jeder haben, Abfluss sollte jeder haben, Toilette, Dusche und so weiter. Und das kommt nicht von irgendwo, sondern das produzieren wir, stellen das her. Ja? Und da kommt das her. Und die zweite oder die dritte Strömung, die ist unmittelbar damit verbunden, ist der sogenannte Anarcho-Kommunismus. Der hat nichts mit Kommunismus à la Karl Marx zu tun, außer einer Sache, nämlich, dass der moderne Slogan ist, alles für alle und zwar umsonst. Und das ist aber ein Slogan, der ist eigentlich 150 Jahre alt, ungefähr. Und die Idee dahinter ist zu sagen, ökonomisch definieren sich diese Anarcho-Kommunistinnen und Kommunisten als Kommunisten oder als kommunistisch, in dem Sinne, dass sie sagen, alles muss für alle da sein. Alle Bedürfnisse der Menschen müssen befriedigt werden. Da, wo wir das nicht können, müssen wir halt Mittel und Methoden entwickeln, dass wir entscheiden, gemeinsam, und zwar alle gemeinsam entscheiden, wer eben halt bevorzugt dieses Mangelprodukt bekommen soll. Da, wo wir das im Überfluss haben, sollen halt alle Leute das nehmen, wie sie haben wollen. Und politisch haben sie sich aber als Anarchisten, Anarchistinnen definiert. Das heißt, die Organisation muss auf jeden Fall föderalistisch sein. Ja? Das ist die Idee dahinter. Und das ist auch schon so eine erste Abgrenzung innerhalb der Arbeiterinnen und Arbeiterbewegung gewesen, von denen, die sich dann stärker auf Marx und Engels und dann in deren Folge dann auf sozialdemokratische Parteien bezogen haben. Aus den sozialdemokratischen Parteien sind ja dann erst später die diversen kommunistischen Parteien entstanden. Am Anfang haben die sich ja alle sozialdemokratisch genannt. Dann eine Strömung, die auch an diesem Anfang im 19. Jahrhundert schon liegt, ist der sogenannte Ökoanarchismus. Das kam auch aus der Arbeiterklasse. Und zwar aus dem einfachen Ding heraus, dass die Leute in diesen Fabriken, die Anfang des 19. Jahrhunderts noch ein bisschen anders aussehen sahen als heute. Aber ihr könnt solche ähnlichen Zustände trotzdem weltweit sehen, also in Indien oder auch in Asien, in vielen Ländern, auch in Afrika oder in Lateinamerika gibt es eine ganze Reihe von Fabriken, die noch genauso aussehen, wie die hier ausgesehen haben vor 100, 150 Jahren. Und da haben die Arbeiterinnen und Arbeiter gesagt, irgendwie, ich muss nicht nur 16 Stunden irgendwie in dieser scheiß Fabrik malochen, das 5, 6, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr teilweise dann. Und ich werde dann da nicht nur körperlich kaputt gemacht durch die harte Arbeit, sondern auch noch durch das ganze Gift, was ich da einatmen muss, sondern ich wohne dann auch noch direkt daneben. Ja, und ich sehe, wie die Pflanzen und die Bäume eingehen und wie die Tiere irgendwie früh sterben, die wir da uns da halten, um uns davon zu ernähren. Und deswegen haben die gesagt, diese Zerstörung der Natur, die muss aufhören. Und das haben sie schon am Anfang des 19. Jahrhunderts gesagt und sich auch daran organisiert, zum Teil das mit aufgenommen in ihre Streikforderungen und in ihre Arbeitskämpfe. Die berühmtesten oder bekanntesten Vertreter heute von Ökoanarchismus ist die Graswurzelrevolution. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, ist eine monatliche Zeitung. Die haben aber tatsächlich ihre Wurzeln auch schon im 19. Jahrhundert. Auch von Anfang an gab es eine Strömung, die sich Anarcho-Pazifismus nennt oder die Anarcho-Pazifismus genannt wird. Und das ist die radikale Ablehnung von jeglicher Form von Gewalt. Die darf man aber nicht verwechseln mit einem Anarcho-Antimilitarismus, den es auch gibt. Alle Anarchisten und Anarchistinnen sind, naja, also ich kenne sie ja nicht alle persönlich, aber die meisten sind auf jeden Fall Antimilitaristinnen. Ja, und begründen das ganz klar wegen der Uniformierung und wegen dieser hierarchischen Befehlskette und all solchen Geschichten. Und natürlich, weil Militär immer auch irgendwie mit Staat verknüpft ist oder eben halt mit privaten Militärhaltern. Deswegen sind sie aber noch lange keine Pazifisten. Pazifistinnen sagen tatsächlich irgendwie, auch in einer Notwehrsituation ist die eigentliche Idee zu sagen, nicht zurückzuhauen. Einer der bekanntesten Vertreter dieser Strömung ist Mahatma Gandhi, von dem die wenigsten allerdings wissen, dass er sich selbst als Anarchist selbst tituliert hat. Ja? Hat das aber mal gemacht bei der Einweihung einer Universität in Indien. Was nicht heißt, dass Mahatma Gandhi nicht auch viele idiotische Ideen hatte, aber ist einer der berühmtesten, der sich da offiziell mal so bekannt hat. Ja, und er ist einer der bekanntesten Vertreter von so einer radikalen Form von Pazifismus. Bevor ich gleich zum Anarcho-Syndikalismus komme, noch eine letzte Strömung, die ich vorstellen möchte, nämlich den Anarcha-Feminismus. Das ist eine Strömung, die ist relativ jung. Was nicht heißt, dass nicht von Anfang an Frauen in der anarchistischen Bewegung aktiv gewesen sind, nämlich Arbeiterfrauen. Aber als eigene Strömung haben die sich ja mal lange Zeit nicht konstituiert, obwohl sie von Anfang an gegen den Machismo der anarchistischen Männer angekämpft haben. Ankämpfen mussten, weil die nämlich auch kein Deut besser waren als die ganzen Macker drumherum. Es gibt sogar nicht nur das, dass sie nicht besser waren als die anderen Männer. Einer der ersten, der den Begriff Anarchie politisch benutzt hat und quasi in der Ahnenreihe des Anarchismus als der Vater des Anarchismus oft tituliert wird. Allerdings erst lange nach seinem Tod und nicht von ihm selbst und nicht von seinen Zeitgenossen, war Pierre-Joseph Proudhon. Und der hat ein Buch rausgebracht zu seinen Lebzeiten gegen die damalige Frauenbewegung und hat über die Pornokratie der Emanzipation geschrieben. Für den waren Frauen keine Menschen, die gehörten in die Küche und in die Kirche und ins Bett und das war's. Die sollten nicht diskutieren oder irgendwie so ein Kram, das könnten die gar nicht, da wären die intellektuell nicht für in der Lage. Also extra eine Kampfschrift geschrieben dafür. Aber viele Anarchisten, das sage ich jetzt extra, also viele Anarchisten aus seiner Zeit haben sich damals dagegen verwahrt und haben durchaus unterstrichen, dass die Frau natürlich genauso Part des Kampfes ist wie der Mann auch und dass sie die gleichen Rechte haben müssen wie die Männer. Und manche haben das sogar auch auf spannende und interessante Art und Weise auch vorgelegt. Also wenn ihr euch mal, wenn ihr mal Lust habt, euch Biografien anzuschauen, dann ist die von Michail Bakunin auch einer dieser ganz frühen Anarchisten, auch einer von den ganz berühmten. Aber seine Biografie ist gerade unter dem Aspekt, wie hat er mit Frauen zusammengelebt, super spannend. Weil da viel deutlich wird, wie das real gelebt worden ist, also zumindest bei ihm und in seinen Beziehungen, was die Gleichheit von Männern und Frauen in der Bewegung anging. Als anarcho-feministische Bewegung hat sich das eigentlich erst 1970 konstituiert, aber es gab vorher schon explizit anarchistische Frauenorganisationen. Eine der ältesten kommt hier aus Deutschland, in den 1920ern gegründet, Ende der 1920er Jahre. Nämlich der anarcho-syndikalistische Verband Freier Frauen. Die haben sich extra organisiert und die haben ihren Feminismus anarcho-syndikalistisch argumentiert und erläutert. Kommt später, was Anarcho-Syndikalismus ist, dann wird das vielleicht ein bisschen klarer. Und haben sich damit ganz offen gegen quasi ihre Männer, ihre Liebhaber, ihre Brüder, ihre Väter, und die Kameraden quasi aus der Gewerkschaft gestellt und haben gesagt, so wie ihr euch im Betrieb organisiert gegen den Boss, so müssen wir Frauen uns eben halt auch organisieren. Dann eben halt zu Hause, wenn wir nicht auch in einem Betrieb sind. Und bei uns zu Hause ist der Boss und das bist du. Ja? Du behauptest zwar, du bist Anarchist, aber zu Hause benimmst du dich genauso, wie der Chef in der Fabrik sich benimmt. Und da haben wir keinen Bock mehr drauf. Und wie man sich aber organisiert, das haben wir ja gesehen bei euch. Da haben wir gedacht, das funktioniert prima, so machen wir das auch. Und dann haben die halt angefangen. Und das ist super spannend. In den 20er Jahren und in den 30er Jahren gibt es tolle Auseinandersetzungen, die auch öffentlich ausgetragen worden sind, also in den anarcho-syndikalistischen Zeitungen. Der Syndikalist zum Beispiel, ich glaube ich fast komplett in Düsseldorf in der Heinrich-Heine-Bibliothek, aber es gab auch eine Zeitung, die hieß Die Schaffende Frau, ist von Alme Köster herausgegeben worden. In Düsseldorf gab es noch die Schöpfung. Das war ihr Mann, der die herausgegeben hat. Und es ist super spannend, sich diese Diskussionen darum anzuschauen. Vor allen Dingen, je härter die Auseinandersetzung wurde und je patriarchaler und mackerhafter die Aussagen wurden, desto weniger haben sich die Männer dazu bekannt. Also das heißt, die haben unter Pseudonym geschrieben. Ja? Und die haben sich oft nicht mal mehr Mühe gegeben, sich irgendeinen Namen zu geben, Heiner Müller oder irgendwie sowas, sondern haben nur noch dann der Akrat oder irgendwie sowas geschrieben, so im Begriff halt. Ja? Und haben sich dann dahinter versteckt und haben dann aber im Prinzip ihre Genossinnen, ihre Frauen, Töchter, Mütter, Schwestern, was auch immer, irgendwie übelst beschimpft zum Teil. Es ist super spannend, sich das anzugucken, vor allen Dingen unter dem Aspekt, dass das heute oft, glaube ich, gar nicht anders ist, nur dass sich die Jungs oft nicht trauen, das in Zeitungen zu schreiben, was ein kleiner Fortschritt ist. Aber der reicht, glaube ich, auch noch nicht ganz aus. Ah ja, Jungs, guckt irgendjemand auf die Uhr und kann mir mal so nach einer Stunde oder so ein Handzeichen geben ungefähr? Ihr könnt das ja abschätzen, okay, wunderbar, weil dann muss ich eventuell irgendwann mal einen Schnitt machen gleich. Ja, der Anarcho-Syndikalismus ist die letzte Strömung, die ich vorstellen möchte. Und das ist die Verbindung eigentlich aus verschiedenen Strömungen. Im Anarcho-Syndikalismus sind sowohl Ideen des Individualanarchismus eingeflossen, also in dem Sinne, dass gesagt wird, die Organisation ist nicht Selbstzweck, sondern wir wollen mit der Art und Weise, wie wir uns organisieren, im Hier und Jetzt Sachen erkämpfen, und zwar ganz real und ganz direkt erkämpfen, die wir auch sofort spüren. Es sind Ideen des Kollektivismus übernommen worden, indem man halt gesagt hat, ja, wir wollen die Betriebe natürlich auch übernehmen, wir wollen nicht einfach nur 5 Pfennig mehr Lohn haben oder einen Tag mehr frei im Jahr oder sowas, sondern das Ziel ist, die Gesamtscheiße zu übernehmen und ganz anders zu organisieren. Auch das ist eine spannende Diskussion, die von Anfang an in der Arbeiterbewegung geführt worden ist, nämlich ob man überhaupt die Betriebe so, wie sie sind, übernehmen kann. Dann kannst du einen Betrieb wie ein Atomkraftwerk oder früher eben halt so ein Kohle Bergwerk, wo 20.000 Leute arbeiteten oder im Stahlwerk, kann man das einfach so übernehmen und kann man das sozialistisch dann nennen, wenn man das einfach nur übernimmt? Oder muss man die ganze Art und Weise, wie produziert wird, auch umstellen? Ja, dass man eben nicht mehr einfach nur Teil von so einer äußeren Maschinerie ist und so ein Zahnrad ist. Oder geht das, muss man das nicht umbauen? Geht das vielleicht anders, dass du trotzdem irgendwie Mensch bist und da irgendwie was, also was werkst, irgendwas herstellst und nicht nur irgendwie so funktionierst? Das sind so Fragen, die da aufgetaucht sind. Der Anarcho-Kommunismus ist damit drin, weil gesagt worden ist, klar, das Ziel ist, alle sollen alles haben. Und da, wo Mangel herrscht, wollen wir da versuchen, diesen Mangel aufzuheben. Und das Selbstbewusstsein, was Anarcho-Syndikalisten und Anarcho-Syndikalisten haben, ist, wenn nicht gerade irgendwas Schlimmes passiert, also die Ernte total verhagelt ist, weil es Unwetter gab und keine Ahnung was alles, normalerweise schaffen wir das. Und wenn nicht, dann strengen wir uns ein bisschen an, weil wir den gesamten Reichtum der gesamten Welt produziert haben. Der ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern er kommt aus menschlicher Arbeitskraft. Und die steckt hier drin und da drin, gleichzeitig, in Kopf und Arm. Ja, und die kannst du auch nicht voneinander trennen. Also auch das ist so eine wichtige Geschichte im Anarcho-Syndikalismus, dass gesagt worden ist immer, alle Arbeiterinnen, ob die jetzt in der Fabrik sind, also das, was Marx das Proletariat genannt hat, oder ob die auf dem Land arbeiten, als Magd oder als Knecht, oder ob die als Handwerker arbeiten, oder ob die als Intellektuelle in irgendeiner Schreibstube arbeiten. Das spielt alles keine Rolle, die gehören alle dazu, die sind alle Arbeiterklasse, wenn sie nichts anderes haben außer sich selbst. Was sie irgendwie verkaufen müssen, also sich selbst, ihre Arbeitskraft verkaufen müssen, dann sind die willkommen in der Gewerkschaft, in unserer Gewerkschaft, und alle gemeinsam müssen wir versuchen, die Welt eben halt anders zu organisieren. Im Syndikalismus gibt es dann aber auch wieder verschiedene Strömungen. Der Anarcho-Syndikalismus ist dann eine, die sich da herauskristallisiert hat. Am Anfang war das aber quasi in eins. Es gab ganz bestimmte Sachen, die am Anfang der Arbeiterbewegung einfach klar waren. Man wendet sich nicht an den Staat. Das war Anfang des 19. Jahrhunderts klar. Man appelliert nicht an den Staat. Man sagt nicht, lieber Staat, mach ein Mindestlohngesetz. Mach ein Tarifeinheitsgesetz. Mach ein Streikgesetz. Das hat man nicht gefordert. Sondern man hat gesagt, wir kämpfen ganz direkt in einer klaren Auseinandersetzung mit dem Boss. Und auch mit dem Konsortium der Bosse müssen wir uns anlegen. Und der Staat gehörte auf die Seite der Bosse, weil er hat die Polizei und das Militär hingeschickt und hat Streiks mit Gewalt aufgelöst. Das passiert heute auch noch, in Deutschland seltener oder verdeckter, aber auch da gibt es Beispiele in Deutschland aus den letzten 30, 40 Jahren, wo Streiks mit Waffengewalt oder Androhungen von Waffengewalt niedergeschlagen worden sind. Einer der größten im Ruhrgebiet, als die Zechen dicht gemacht haben, da gibt es aus den 80er Jahren Ausschnitt, müsst ihr mal googeln, vielleicht findet ihr das. Das ist super. Da gibt es diese riesigen Demonstrationen. Fast täglich sind die Bergarbeiter in den Städten und blockieren Kreuzungen und setzen sich auf Autobahnen. Die durften das, Kurden durften das nicht machen. Die wurden dann verprügelt, aber die durften das. Und dann gibt es einen Reporter, der dann in der Polizeihauptwache ist und so einen Polizeioberwachtmeisterfach, weiß nicht, 4 Sterne in Gold oder sowas, und fragt: Hör mal, die besetzen jetzt schon zum 5. Mal hintereinander, jeden Tag dieses Autobahnkreuz. Wollte da nicht mal was unternehmen? Und dann sitzt der Mann da und überlegt kurz und sagt, ja, weißt du was, ich bin der einzige Polizist in der Familie. Die anderen sind alle im Berg. Ja? So, und die Aussage war, ich kann das nicht machen. Ja? Das ist meine Familie, die da steht irgendwie, und meine ganzen Kumpels in der Siedlung, wo ich herkomme irgendwie, ich kriege auf die Presse, wenn ich das mache. Gleichzeitig, da war aber hier der Sozialdemokrat, der den Kohlestein hatte. Ihr seid alle so jung, ne? Mist. Ja. Wie hieß er denn? Hey, war hinterher auch Präsident? Na egal, jedenfalls sozialdemokratische Regierung. Es gibt, und das ist in demselben Filmbeitrag, sieht man das dann, und da wird das halt erzählt, das ist eine Krisensitzung dann und der Ministerpräsident ruft quasi die Gewerkschaftsführung irgendwie und noch ein paar andere Leute zu sich ins Büro und sagt, pass mal auf Leute, morgen Mittag, 15 Uhr, ist der Spuk zu Ende, sonst gibt es Rabatt. So. Hätten die nicht mit nordrhein-westfälischer Polizei machen können, beziehungsweise nicht mit Polizei aus dem Ruhrgebiet. Ja? Aber hätten sie gemacht mit Polizeien aus anderen Städten. Und am nächsten Tag war der Spuk vorbei. Ja? Weil die Gewerkschaft das Risiko nicht eingehen wollte, dass tatsächlich die Polizei aufrückt und irgendwie auf Demonstranten schießt. Hm? Also das war hochspannend und das gab es halt die ganze Zeit. Und dieser Anarcho-Syndikalismus, der kristallisierte sich dann irgendwann aus diesen verschiedenen syndikalistischen Strömungen, die dann entstanden, irgendwann heraus und ist quasi so eine Art Ursprungsarbeiterbewegung, weil er hat die Grundideen dieser Arbeiterinnen- und Arbeiterbewegung, nämlich, dass wir uns nur selbst befreien können, dass wir nicht an Staat oder Kirche oder sonst irgendwen, also ihr kennt vielleicht die Internationale, kein Gott, kein Kaiser, kein Tribun, kein höheres Wesen, ne? Niemand kann uns erlösen, das können wir nur selber machen, das sind der Anarcho-Syndikalismus, wie ursprünglich die gesamte Arbeiterbewegung sehr ernst. Es haben sich dann andere Bewegungen daraus noch abgetrennt quasi. Das ist einerseits der sogenannte revolutionäre Syndikalismus. Der setzt immer noch auf Revolution als Fernziel, findet aber durchaus Formen, die etwas hierarchischer sind in der Art und Weise, wie man sich organisiert oder eben halt auch mal eine Forderung an die Regierung zu stellen, irgendwie ganz in Ordnung. Und dann gibt es den sogenannten reinen Syndikalismus. Der versucht sich aus so Politik und sowas herauszuhalten und damit aber eben halt auch das Endziel aufgegeben. Der hat gesagt irgendwie, uns geht es nur noch darum, uns als Arbeiterinnen und Arbeiter zu organisieren, für mehr Lohn, besseren Arbeitsschutz, mehr Urlaubstage und solche Geschichten. Das gibt es eben halt dann auch. Und natürlich dann noch diverse andere gewerkschaftliche Bewegungen bis hin zu unseren Sozialpartnerschaften des DGB, der es ja heute hier finanziert. Oder eben halt christlichen Gewerkschaften und, was dann halt alles noch entstanden ist im Laufe der Zeit. So, zu den historischen Wurzeln des Anarchismus, Syndikalismus habe ich jetzt eigentlich schon relativ viel gesagt. Also die liegen tatsächlich im 19. Jahrhundert und in den Auseinandersetzungen und Kämpfen dieser Zeit. Und die sind dann natürlich auch maßgeblich gewesen, ganz am Anfang schon in einer Auseinandersetzung innerhalb der ersten Internationale. Also die Arbeiterinnen und Arbeiter haben sich als sie angefangen haben, sich zu organisieren, also als sie sich darüber klar geworden sind, dass es nicht reicht, hier und da mal spontan zu streiken und einen wilden Aufstand zu proben oder so etwas, weil das zieht sich durch die Geschichte der Entstehung des Kapitalismus wie ein schwarz-roter Faden hindurch, dass es immer Rebellion dagegen gab und immer Aufstände dagegen gab. Aber irgendwann setzte sich die Idee durch, dass das nicht reicht, dass das hier und da spontan passiert, sondern dass das irgendwie organisiert werden müsste, dass das tradiert werden müsste, dass wenn irgendwo das nächste Mal was anfängt zu brennen, dass der Nachbarort, wo vielleicht 10 Jahre vorher was passiert ist, dass die Leute das nicht vergessen haben und dann wieder dabei sind und dass dann eben halt das nicht bei einer Flamme bleibt, sondern dass es zu einem Flächenbrand wird. Immer in der Idee, dass am Ende die gesamte Welt umgestürzt wird und der Staat und der Kapitalismus abgeschafft ist. Und es gab dann in der ersten Internationale, die ist dann gegründet worden, gab es dann sehr schnell eine Auseinandersetzung zwischen zwei verschiedenen Strömungen. Nämlich der einen, die gesagt hat, das Werk der Befreiung der Arbeiterklasse kann nur das Werk der Arbeiterklasse selbst sein, darum bildet sie eine Avantgarde und erobert den Staat. Das war die eine Strömung und ist vertreten worden von zwei Personen, nämlich Marx und Engels. Der ganze Rest der Internationale hat gesagt, das ist prima, dass im Kommunistischen Manifest steht, das Werk der Befreiung der Arbeiterklasse kann nur das Werk der Arbeiterklasse selbst sein. Da ist auch ein Punkt an der Stelle und dann fängt ein neuer Satz an, beziehungsweise ein neuer Absatz an und da steht das dann mit der Avantgarde drin und mit der Partei, die man gründen muss und der Staatseroberung. Und da haben die gesagt, ja, aber das ist Quatsch. Wissen wir auch aus Erfahrung, dass das Quatsch ist, haben wir ja schon gesehen. In den letzten 20, 30 Jahren ist das alles schon ausprobiert worden, finden wir übel. Und darüber hat sich diese erste Internationale zerstritten und ist dann auch in zwei Teile auseinandergebrochen. Und der eine Teil, nämlich der von Marx und Engels, der war damit sofort weg und hat überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Und der andere Teil hat noch so ein paar Jahre vor sich hingedümpelt und war dann auch erstmal von der historischen Bildfläche verschwunden. Dann hat es noch mal ein paar Jahre gedauert, bis diese Bewegung wieder zurückgekommen ist. Die andere Bewegung ist leider auch zurückgekommen und hat dann allerdings erst sehr viel später die Arbeiterbewegung dominiert. Bis zum Ende des Ersten Weltkriegs ist die Dominanz anarchistischer Ideen in allen Arbeiterbewegungen auf der ganzen Welt belegbar. Die Dominanz kommunistischer oder marxistischer Ideen von Marx, Engels und Parteigründung und solche Geschichten, die setzt sich erst mit Ende des Ersten Weltkriegs weltweit langsam durch. Hat ihren Höhepunkt dann nach Weltkrieg Nummer 2. Da komme ich gleich noch mal ein bisschen zu, was da die Hintergründe sind. Vielleicht, oder ihr fragt das nachher vielleicht. Ich bin immer noch auf Seite 1. gut, ich habe ja ein paar Personengruppen aufgezählt, auch in dieser Ankündigung, also Migrantinnen. Ich habe da vergessen, das mal in Anführungsstrichen zu setzen, was eigentlich wichtig gewesen wäre. Und zwar deshalb, weil diese ganzen Arbeiterinnen und Arbeiter, die im 19. Jahrhundert schon aktiv waren, wo das herkommt, und, aber im Prinzip bis heute, ganz aktuell heute, die sich anarcho-syndikalistisch organisieren, das sind fast alles Migranten und Migrantinnen, und zwar oft in mehrfacher Hinsicht. Die mussten häufig ihren angestammten Heimatort verlassen. Manchmal innerhalb einer Staatsgrenze, ne, dass man irgendwie vom Ruhrgebiet ins Saarland gezogen ist, weil man hier einfach keine Arbeit mehr gekriegt hat im Pütt, wegen dem letzten Streik, den man mit organisiert hatte. Ist man also ins Saarland gegangen, da gibt es auch einen Pütt, hat man da gearbeitet, wenn man Glück hatte. Wenn man Pech hatte, weil man auf der schwarzen Liste stand, musste man halt nach Frankreich gehen oder nach Spanien oder nach Lateinamerika, nach Afrika oder nach Asien. Und dieser Zwang zur Migration, diese Arbeitsmigration, ne, auch heute ein sehr aktuelles Thema, nennt sich oft auch Armutsflüchtlinge. Ja? Die kommen alle hin und wollen nur unser Geld haben. Das ist eine ganz alte Geschichte aus der Arbeiterbewegung. Die waren von Anfang an sehr mobil. Die mussten immer irgendwo hinreisen auf der Suche nach Arbeit, weil Arbeit das Einzige war, was sie hatten, um am Leben bleiben zu können. Ja? Und wenn wie in Irland irgendwann irgendwie eine große Hungerkatastrophe war, weil die Kartoffelernte von einem Schimmelpilz befallen war, ne, dann sind einfach mal 1 Million Iren nach Amerika ausgewandert, weil es gar nicht anders ging. Oder du warst halt aktiv in Streiks. Zehntausende Italiener sind nach Nordafrika ausgewandert. Und das Erste, was sie gemacht haben, und zwar überall in Nordafrika, wo sie waren, sie haben Gewerkschaften gegründet, und zwar mit den Arabern, die da gelebt haben, mit den Moslems, die da gelebt haben, mit den Juden, die da gelebt haben. Und auch das ist ein wichtiger Punkt, weil alle diese Arbeiterinnen und Arbeiter, diese Migranten, Migrantinnen, waren immer Internationalistinnen. Das ist ein alter Begriff, ich finde den nicht so gut. Ich würde das Globalistinnen oder irgendwie so anders nennen wollen, aber mir ist noch kein besserer Begriff eingefallen. Die haben immer gesagt, als Arbeiter, als Arbeiterin haben wir kein Vaterland. Unser Vaterland ist die Klasse, aus der wir kommen. Wir sprechen unterschiedliche Sprachen. Ja? Und die einen schlafen auf dem Teppich, die anderen auf einer Matratze, wieder andere auf Stroh. Ja? Aber alle haben wir die gleiche Situation, in der wir uns befinden, im Kern. Ne? Wir haben nichts anderes außer uns selbst, was wir verkaufen müssen. Und deswegen sind wir in dieser Klasse auch alle Brüder und Schwestern. Das war immer so die Idee. Und deswegen haben viele von denen auch gelernt, andere Sprachen zu sprechen. Einfach, weil sie mussten. Manche haben das nicht so gut gekonnt. Eine Anekdote aus dem Zweiten Weltkrieg. Da sind deutsche Anarchosyndikalisten aus Deutschland abgehauen, auf der Flucht vor den Nazis und nach Holland gegangen zuerst. Es gibt einen aus Wuppertal, der hat das ein halbes Jahr ausgehalten in Holland und hat gesagt, ich komme hier nicht klar, ich kann diese scheiß Sprache nicht, ich lerne die nicht, ich verstehe nichts und ich lege den Kollegen auf der Tasche. Ja, ich finde keinen Job, weil ich die Sprache nicht kann. Der ist zurück nach Nazi-Deutschland gegangen. Ja, im vollen Bewusstsein, was ihn da erwartet. Aber das ist so die Idee, die dahinter steckt. Wenn ich irgendwo hingehe, dann bin ich in der Bewegung aktiv, das bedeutet auch, dass ich irgendwie die Sprache können muss. Gleichzeitig haben sie aber alle auch in ihren Muttersprachen immer eigene Zeitungen rausgebracht. Eine der ältesten jiddischsprachigen Zeitungen ist von den jiddischsprachigen Anarchisten und Anarchistinnen in New York rausgegeben worden. Ist vor ein paar Jahren leider eingestellt worden. In Berlin gab es jiddischsprachige Zeitungen und. Weil viele Leute aus dem Rayon in Russland im 18., im 19. Jahrhundert geflohen sind. Dann sind sie viel nach England gegangen, manche dann noch nach Berlin und haben ihre eigene Zeitung gegründet. In Amerika, aber da komme ich gleich nochmal ein bisschen genauer zu, wenn ich über die verschiedenen Regionen rede, da sieht man das auch sehr deutlich und an vielen anderen Stellen eben halt auch. Zu den Frauen habe ich gerade schon ein bisschen was gesagt, also vor allem zum Verhältnis der Männer zu den Frauen und warum die Frauen sich selber organisieren mussten. Es gab, das ist aber was leider sehr ähnlich ist wie in allen anderen politischen Bewegungen auch, es gibt immer so ein komisches Missverhältnis. Es gibt meistens mehr Männer als Frauen, die sich organisieren. Ich selbst finde da keine vernünftige Erklärung für. Aber das Spannende im Anarchismus ist, oder in der anarchistischen Bewegung ist, dass da sehr, sehr unterschiedlich ist. In Russland waren zum Beispiel die Frauen im 19. Jahrhundert sehr stark organisiert. Die waren auch in den Organisationen, hatten die Gewicht, also wenn die sich zusammengesetzt haben und diskutiert haben, dann musste eine Frau eine Idee, die völlig neu war vielleicht, die noch keiner hatte, nicht zwei oder dreimal sagen, bis die irgendwie gehört worden ist, oder darauf hoffen, dass irgendein Mann das aufnimmt und das wiederholt, damit das von allen registriert wird, sondern da hat eine Frau was gesagt und alle 20 Leute oder 50 Leute oder 100 Leute, die bei diesem Treffen dabei waren, haben das sofort gehört und haben da sofort darauf reagiert. Und das war aber in anderen Ländern zum Beispiel anders. Also in Spanien gab es einen großen Machismo, auch in der anarchistischen Bewegung. Und da mussten die Frauen richtig mit der Faust auf den Tisch kloppen, damit man die wahrgenommen hat. Deswegen haben sich dann da auch irgendwann die Mujeres Libres gegründet. Erst in den 1930er Jahren, aber immerhin. Und die haben ganz bewusst gesagt, wir organisieren uns als Frauen selbst, obwohl wir auch in der anarchistischen Gewerkschaft sind, auch in der anarchistischen Jugend sind oder in der anarchistischen Föderation sind. Aber wir organisieren uns nochmal ganz explizit als Frauen, weil ihr uns überall da auf den Sack geht und uns unsere Sachen nicht vernünftig machen lassen und wir einfach viel Energie da reinstecken müssen, überhaupt gehört und gesehen zu werden. Gleichzeitig gibt aber die Idee der Anarchie natürlich unheimlich viel her, weil die Idee ist ja, jede Form der Ausbeutung und jede Form der Unterdrückung des Menschen durch den Menschen abzulehnen. Und zwar ganz unabhängig davon, ob dieser Mensch irgendeine geschlechtliche Identität hat oder nicht oder welche das ist. Oder ob die vielleicht im Laufe eines Lebens auch wechselt. Ja? Aber das ist leider oft nur eine Idee und manchmal nicht so sehr Realität. Gleichzeitig haben genau diese Frauen in den 1920er Jahren, 1930er Jahren, das war quasi eine Art Hochphase, zumindest wenn man sich das im anarcho-syndikalistischen Bereich anguckt, unheimlich viele Themen diskutiert. Viele von denen haben ja nicht fest in der Fabrik oder irgendwo gearbeitet, sondern waren Hausfrauen. Und bei vielen Frauen war auch das Bild zu sagen, ich werde Hausfrau, auch ein gängiger Wunsch, ein ganz normaler Wunsch. Die hatten gar nicht die Idee, ich will ins Bergwerk und 8 Stunden lang Kohle aus dem Berg schlagen oder Stahl kochen oder Holzschuhe schnitzen oder irgendwie so ein Gedöns, ja, oder auf dem Feld irgendwie mit der Sense arbeiten oder sowas. Die Idee hatten die nicht unbedingt. Aber gleichzeitig haben sie gesagt, ist das, was ich hier zu Hause mache, das ist eben halt auch Arbeit. Ja, die muss gemacht werden und ich mache die. Meine Knochen gehen dabei kaputt. Beim Kinderkriegen, beim Einkaufen, beim Spülen, beim Organisieren von all den ganzen Geschichten. Und wenn die Kerle streiken, dann wird alles noch viel schwieriger, weil kein Geld reinkommt. Und das haben dann alles die Frauen organisiert, dass trotzdem was zu essen da war, dass die Kinder trotzdem irgendwie in die Schule gekommen sind oder lesen und schreiben gelernt haben und all solche Sachen. Und dann haben die gesagt, das ist alles das, was wir da machen, was man so neudeutsch Reproduktionsarbeit nennt, dann wie gesagt, das ist Maloche, Punkt. Ja? Und das soll genauso behandelt werden wie jeder andere Maloche auch. Und deswegen müssen wir uns auch genauso organisieren und gegen die Bosse wehren, im Zweifelsfall gegen die eigenen Genossen, aus den eigenen Gewerkschaften, gegen den eigenen Lebenspartner, wie ihr eben halt in der Fabrik. Ja? Die haben aber auch darüber diskutiert, wie man zusammenleben will, also ob man heiratet oder nicht heiratet, ob man mit einer oder mit zwei Personen zusammenlebt, gleichgeschlechtlich oder gemischtgeschlechtlich. All diese ganzen Diskussionen, die wir heute auch führen, haben die damals auch schon geführt. Auch darum, wie man das macht, wenn man zum Beispiel ein Kind kriegt. Bin ich dann als einzelne Frau für dieses Kind persönlich verantwortlich oder trägt die Verantwortung einfach die gesamte Gemeinschaft, im Zweifelsfall der Rest der Welt? Und wenn das so ist, dass der Rest der Welt die Verantwortung dafür trägt, wie organisieren wir das dann? Ja? All das ist schon damals schon diskutiert worden. Und auch experimentiert worden. Und das war auch nicht immer ganz einfach. Weil die ja genau wie wir alle, ja nicht irgendwie als Anarchisten, Anarchistinnen so im Alter von 25 auf die Welt geschissen worden sind, sondern die sind halt groß geworden in den Verhältnissen, in denen die groß geworden sind, genauso wie wir oder ihr in den Verhältnissen groß geworden seid, in denen ihr halt groß geworden seid. Und da nimmt man entsprechend viele Bilder mit. Ne? Manche waren halt katholisch, manche waren evangelisch, manche waren eher konservativ erzogen worden und fanden den Kaiser oder mussten den Kaiser ganz gut finden und haben sich dann irgendwie halt irgendwann gesagt, das alles muss über Bord geworfen werden. Wenn man sich das dann auch noch so anschaut, in so einer jetzt so eher bewegungsgeschichtlicher Betrachtung, wie sich das dann so entwickelt hat, dann ist das natürlich eigentlich für jede einzelne Region dieser Welt ein eigenes Seminar oder Blog-Seminar oder sonst was wert. Weil es gibt fast keine Region auf der Welt, wo es nicht auch irgendwann mal eine anarchistische Bewegung gegeben hat. Manche waren richtig groß und großartig, also das leuchtendste Beispiel ist immer Spanien, aber es gibt auch andere Beispiele aus anderen Ländern, die nicht weniger spannend und interessant sind. Wer von euch kennt zum Beispiel die Geschichte der anarchistischen Bewegung Chinas? Okay, wusstet ihr, dass es in China mindestens einen Anarchisten gab, der eine sehr interessante Interpretation über den Ersten Weltkrieg formuliert hat? Wahrscheinlich nicht, wenn ihr die Geschichte des Anarchismus in China nicht kennt. Aber gab es einen, der hat ernsthaft geschrieben in Bezug auf den Ersten Weltkrieg, vielleicht noch zum Hintergrund, also in China gab es eine große Diskussion, so Anfang des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts dann auch, so im Verhältnis zu Europa. Europa ist ja auch in China oft als Kolonialmacht aufgetreten und hat das zumindest versucht. Gab eine große Konkurrenz auch um andere Gebiete in Asien, ne, die man China dem Reich der Mitte ja abgejagt hatte und so. Und dann haben irgendwann Chinesen aber auch angefangen nach Europa zu gucken, haben gesagt, okay, wir müssen mal schauen, dass wir auf der Höhe der Zeit ankommen. Und haben sich umgeguckt, was ist das Modernste, das Zukunftsweisendste an Ideologie, das es momentan auf der ganzen Welt gibt. Und da sind die auf den Anarchismus gestoßen, haben gesagt, das ist das Modernste auf der Welt. Das müssen wir uns aneignen. Und einige haben das nationalpatriotisch interpretiert und haben gesagt, dann ist China ganz weit vorne. Andere haben das genau anarchistisch interpretiert und haben gesagt, dann sind wir Teil der Weltgemeinschaft und können mit allen Menschen dieser Welt genau in dieser allermodernsten Form zusammenleben. Und einer von diesen Anarchisten aus China hat eine sehr gewagte Interpretation des Ersten Weltkriegs geschrieben und die ist auch abgedruckt worden in einer chinesischen anarchistischen Zeitung. Der hat nämlich gesagt, in Europa, weil für die Chinesen war der Erste Weltkrieg der Europäische Krieg, ja, in Europa streiten gerade drei anarchistische Ideologien um die Vormacht und es gewinnt der Anarcho-Kommunismus. Und das hat er auch begründet. Er hat gesagt, die Deutschen stehen für den Individualanarchismus und den Nihilismus. Das haben die so in eins gesetzt. Und die Russen, die stehen für einen christlichen Anarchismus. A la Tolstoi und solche Geschichten, das ist aber uninteressant, der Name jetzt eigentlich. Und die Entente, also die Franzosen und die Engländer, die stehen für den Anarcho-Kommunismus, weil die nämlich gemeinsam, auf Grundlage freier Vereinbarungen, und die gewinnen auch gerade den Weltkrieg. Und dann haben die gesagt, der Anarcho-Kommunismus ist das Modernste, was es gerade gibt, wir sehen das in Europa, der gewinnt auch. Ich habe sehr gelacht, als ich das gelesen habe und habe gedacht, Mensch, wenn man keine Ahnung hat, besser mal nicht schreiben. Aber das Spannende ist eben halt auch, und da komme ich nochmal auf diese Migrationsströme zurück, wenn man sich das anschaut, also im Lauf dieser der Geschichte, auch schon vor dem Ersten Weltkrieg, aber auch vor allen Dingen danach, gibt es immer Migrationsströme. Aus der Pariser Kommune, gab es Anarchisten, Anarchistinnen, die danach geflohen sind und die zum Beispiel Exil auf Kuba gefunden haben. Und die haben damit den Grundstein der kubanischen anarchistischen Bewegung mitgelegt. Die Arbeiterinnen und Arbeiter auf Kuba haben angefangen dann zu streiken, quasi unter Anleitung und Hilfe der französischen Exilanten, die denen erklärt haben, wie man sowas überhaupt macht und dass man überhaupt das Recht hat, das zu machen. Und die erste Gewerkschaft, die da organisiert war, da waren Männer, Frauen, Weiße und Schwarze zusammen organisiert. Ja? Die hatten aber gleichzeitig auch Migrationsströme, nämlich wenn die gestreikt haben. Nicht beim ersten Streik, weil beim ersten Mal hat es gereicht zu sagen, wir würden streiken und schon haben sie ihre Forderungen umgesetzt gekriegt. Aber beim zweiten und dritten Streik gab es Repression und dann mussten die Leute auswandern. Kuba hat damals zur spanischen Krone gehört, das heißt, dann sind die Leute zum Teil nach Spanien gegangen. Zum Teil sind sie aber rübergegangen nach Amerika, Key West, da war nämlich dieselbe Industrie angesiedelt, auch Tabakindustrie. Und als dann irgendwann mal eine relativ große Gruppe von Kubanerinnen und Kubanern in Key West gelebt hat, dann konnte das passieren, dass auf Kuba gestreikt wurde und auf Key West auch, aus Solidarität mit den Leuten in Kuba. Und umgekehrt genauso. Und dann brach irgendwann 1920 die Revolution in Mexiko aus. Und dann sind Leute aus Kuba und aus Key West nach Mexiko gefahren. Und Mexikaner sind danach, als das besiegt worden ist, sind die nach Kuba gefahren. Und dann teilweise wieder nach Spanien. Also auf dieser Linie gibt es einen ständigen, permanenten Austausch. Der geht aber dann auch wieder nach Afrika. Ich habe das vorhin schon mal ganz kurz erzählt, dass irgendwie 10.000 italienische Arbeiter immer wieder nach Nordafrika migriert sind. Hauptsächlich nach Tunesien und nach Ägypten. Die haben da Gewerkschaften gegründet. Und da haben sich dann auch wieder Schwarze, Weiße, Araber, Juden, Christen, alle zusammen. Und die meisten waren sowieso irgendwie säkularisiert und hatten mit Religion gar nicht ganz so viel am Hut. Aber du konntest da auch Leute sehen, die eben halt traditionelle Klamotten anhatten und eben halt auch traditionelle religiöse Symbole getragen haben, also ein Fest zum Beispiel oder so etwas, die aber trotzdem in anarcho-syndikalistischen Gewerkschaften organisiert waren und die sich an Streiks und Massenstreiks und so weiter beteiligt haben. Und dann kam dieser Erste Weltkrieg. Und da sehen wir dann das erste Mal ein großes Versagen in der Arbeiterbewegung, das durch die Arbeiterbewegung, zumindest durch die anarchistische, auch genauso definiert worden ist und begriffen worden ist. Weil die eigentliche Idee war immer zu sagen, das hat man noch ein Jahr vor Kriegsausbruch in Frankreich sogar einen Beschluss gefasst, in der größten damals existierenden anarchistischen Gewerkschaft, der CGT in Frankreich damals mit mehreren hunderttausend Mitgliedern, da hat man gesagt, wenn die jetzt in den Krieg gehen, dann werden wir dagegen streiken. Und dadurch werden wir den Krieg verhindern. Einfach, weil wir nicht mehr arbeiten. Wir machen Generalstreik. Und dann kam der Krieg. Und niemand hat gestreikt, nirgendwo. Ja? Und da haben die gesehen, das funktioniert nicht. Also aus irgendeinem Grund ist diese Hysterie, das ist, wie gesagt, auch nochmal einen eigenen Vortrag wert. Aber die Anarcho-Syndikalisten und Anarcho-Syndikalisten auf der ganzen Welt haben das analysiert als das erste richtig große Versagen der Arbeiterbewegung. Vorher hat die quasi permanent, also trotz aller Rückschläge, die es natürlich immer wieder gab, durch Repression, aber eigentlich immer Fortschritte gemacht. Also das heißt, die Bewegung ist breiter geworden, hat mehr Forderungen gestellt, hat mehr Themen entdeckt und versucht, eben halt die durch Streiks, durch Arbeitskämpfe durchzusetzen. Hat auch ein breiteres Mittel entwickelt, wie gestreikt werden kann, wie solche Arbeitskämpfe geführt werden können. Aber da hat sie das erste Mal wirklich richtig versagt. Dann gab es mit das Ende dieses Ersten Weltkrieges, und das war ja nur relativ kurz, diese Zwischenzeit, dann kam der Zweite Weltkrieg und da hatte sich die Situation auf der Welt eh nochmal komplett geändert. Weil mittlerweile gab es im Osten die Sowjetunion und da waren die Bolschewiki an der Macht und die haben die anarchistische Bewegung in ihrem gesamten Machtbereich ab 1917 unterdrückt. Das vergisst man oft, aber das war so. Und das war ein riesiger Teil der Welt, wo Anarchisten und Anarchistinnen sich nicht mehr frei bewegen konnten und nicht mehr frei agitieren und sich organisieren konnten. Dann hatten wir in Europa den Faschismus, aber der ist ja nicht 1945 besiegt worden, sondern da ist nur der deutsche Faschismus besiegt worden. Und inwieweit der wirklich besiegt worden ist und welche Kontinuitäten es da gibt, ist dann natürlich auch mal eine ganz andere Geschichte. Aber gleichzeitig gab es immer noch Spanien. Da waren die Faschisten bis 1975 an der Macht. Portugal, eine Diktatur bis 1975. Griechenland, eine Militärdiktatur 1975. Ja? Lateinamerika, das peronistische System, ist auch ein Faschismus. Ja? Mit diverse Militärdiktaturen, die es in Amerika gab. Ja? Unterstützt oft von den Amerikanern, aber auch von europäischen Interessen. All das waren Gebiete, wo Anarchisten und Anarchistinnen auch physisch verfolgt worden sind. Auch Kuba 1956, die Revolution, ist das Ende der anarchistischen Bewegung. Und zwar fast bis heute. Ja? Alle anderen Diktaturen davor, Batista, Machado, hat die anarchistische Bewegung überlebt. Hat sich immer organisieren können, reorganisieren können, immer gegen die Diktaturen kämpfen können. Castro und Konsorten haben das zunichte gemacht. Ja? So. Und dann ist dieser Zweite Weltkrieg vorbei und es gibt ein Riesenloch in der anarchistischen Bewegung. Und so ein Generationenloch einfach. Die ganze komplette Generation war weg. Und dann kam erst mit 1968 wieder so eine Art neue anarchistische Bewegung auf. Und die Situation war fast überall auf der Welt recht ähnlich und sehr gleich. Also was dieses Generationenloch ausmacht. Und ab 1968 gibt es diesen Ruck durch die Studierendenschaft, aber auch durch die Arbeiterschaft und da eben halt auch oft in einer, ja? Super, sind die 90 Minuten schon rum, ja? Ah, okay, 60. Habt ihr noch Viertelstunde, 20 Minuten Zeit, oder? Ja? Okay. Also es gab dann diesen Ruck und eben halt in der Arbeiterschaft eben halt auch. Und da aber eben halt auch in einer Schicht der Arbeiterschaft, die von Parteikommunisten oft abfällig als Lumpenproletariat beschimpft worden ist und auch heute teilweise noch beschimpft wird, nämlich Arbeiterinnen und Arbeiter ohne Ausbildung. Ja, die also nichts haben, außer einem Volksschulabschluss oder ein Abitur oder irgendwie sowas, aber die keinen Beruf gelernt haben, die keinen Abschluss an der Universität gemacht haben oder so etwas. Und die waren auf einmal alle auf der Straße. Und da kann man dann auch sehen, auch das ist auf der ganzen Welt sehr, sehr unterschiedlich. Je nachdem, aus was für einem Hintergrund die gekommen sind, was für einer gesellschaftlichen Situation die waren, hatten die andere Themen im Vordergrund. Also in Deutschland war die Aufarbeitung der Geschichte unserer Großväter oder Urgroßväter und Urgroßmütter und Großmütter irgendwie halt ein großes Thema. Ne? Was habt ihr gemacht damals im tausendjährigen Reich? War ein großes Thema in Deutschland. In Italien haben die aber Arbeitskämpfe geführt. Ja? Die haben Fabriken besetzt und wollten die Produktion übernehmen. Im Norden Italiens, was schon immer ein anarchistischer Schwerpunkt war. Was übrigens ganz toll ist, wenn ihr mal nach Carrara kommt, das ist die Stadt, wo der weltberühmte Marmor herkommt. Ja? Die haben einen Friedhof. Und das ist ein sehr, sehr schöner Friedhof, wenn man sich für Kunst und so ein Gedöns interessiert. Aber das Spannende und Interessante daran ist, dass die Arbeiter, die dort begraben sind, die kostbarsten Grabmale der Welt haben. Weil nämlich die anarchistischen Arbeiter von Carrara all ihren Opfern ihrer Bewegung immer Denkmäler aus Marmor, aus Carrara-Marmor gestellt haben, den sie sich halt einfach aus den Marmorsteinbrüchen rausgenommen haben. Da haben die auch nicht großartig nachgefragt. Und in Carrara gibt es auf dem großen Marktplatz gibt es ein großes Haus, das den Anarchisten irgendwann mal gehörte, mittlerweile nicht mehr, aber die haben eine Etage quasi noch in Beschlag genommen, nur noch eine Etage. Aber dann kommst du mitten auf diesen Marktplatz und hängt da diese schwarz-rote Fahne raus in Carrara. Und einmal im Jahr treffen die sich und machen Umzüge und solche Geschichten, das ist sehr, sehr spannend. Also wenn ihr da mal hinkommt, tut das. Und ja, das ging aber, wie gesagt, auch wieder global, das war überall. Auf der ganzen Welt. Und je nachdem, wo das war, ob das in Amerika war oder in Australien war, in China, in Indien, in Afrika, überall hatten die so eine leicht andere Thematik. Und überall ist der Anarchismus neu entdeckt worden. Oft aber nur aus Büchern und neu angelesen worden. Und manchmal aber auch durch direkten Kontakt. In Deutschland zum Beispiel gab es nach dem Zweiten Weltkrieg, das habe ich lange Zeit gar nicht glauben wollen, es gab noch Anarchisten und Anarchistinnen, von der Zeit davor. Sogar ich habe noch ein paar von denen kennengelernt, nur so eine Handvoll. Und die sind aber in den 60er, 70er, 80er Jahren auf diese neue Linke gestoßen. Da haben sich Männer und Frauen für die interessiert. Und dann haben die aber nicht zueinander gefunden. Die Anarchisten zum Beispiel, die aus den 20er, 30er Jahren geprägt waren, also vor dem tausendjährigen Reich, die hatten zum Beispiel schon den Begriff der freien Liebe geprägt. Den gab es in der 68er und 70er Bewegung auch. Und da gab es noch ein Sprichwort zu, wer zweimal mit der gleichen pennt, gehört schon zum Establishment. Und ihr hört das schon an dem Spruch, dass kein Spruch den Frauen gesagt haben, ist ein Spruch den Männer gesagt haben. Ja, und der ist teilweise so gelebt worden, also auch beiderseitig so gelebt worden, weil das tatsächlich Teil der Lebenspraxis war. Aber es ist manchmal auch als Waffe benutzt worden. Also nach dem Motto, du kannst doch jetzt nicht, du musst doch auch mal mit mir schlafen, das ist nicht revolutionär. Ja, also damit ist Sex auch durchgedrückt worden, politisch. Zum Teil. Und vor allen Dingen war die Idee in den 68ern und danach gar nicht mehr, dass man irgendwelche Beziehungen jetzt groß eingeht, sondern dass es einfach um Sex geht, dass man da Spaß hat. Die alten Anarchisten und Anarchistinnen meinten mit freier Liebe aber was anderes. Die meinten halt weder der Staat noch die Kirche noch die Nachbarn reinzureden, mit wem ich zusammenlebe. Ja? Für die war natürlich auch klar, dass man nicht sein Leben lang zusammenbleibt. Also es konnte passieren. Einzelne Leute haben das geschafft, weil die sich so gut verstanden haben und das die ganze Zeit gemacht haben. Aber es war klar, da hat niemand reinzureden und wenn ich mich nach einer Woche oder nach einem Monat oder nach einem Jahr oder nach 10 Jahren trenne, dann hat das nur die beiden Leute anzugehen oder die drei oder die vier oder wer auch immer da involviert war. Nur die haben das auszubaldobern, ob sie sich trennen und wie sie sich trennen. Und nach Möglichkeit, das war zumindest das Ideal damals, in den 20er, 30er Jahren, sollte das möglichst kameradschaftlich, haben wir das genannt, passieren. Also wenn man sich trennt, sollte man hinterher immer noch miteinander umgehen können, gemeinsam streiten können, aber auch sich treffen können auf Familienfesten oder sonst irgendwelchen Sachen. Und da gab es dann also diesen Clash von diesen verschiedenen Generationen, die auch sehr unterschiedliche Hintergründe hatten. Weil diese alte Garde von diesen Anarchisten, Anarchistinnen, die das überlebt hatte, die kamen alle aus der Arbeiterklasse. Also das heißt, die hatten eine relativ niedrige Schulbildung, aber eine hohe Bildung, weil die sich nämlich ihr Leben lang für alles interessiert haben und viel gelesen haben. Die haben alle irgendeinen Beruf gelernt, oft nur auf so einer Ebene von Hilfsarbeitergeschichten, aber immerhin. Und diese neue Garde, die kam eben halt nicht nur aus der Arbeiterklasse, sondern da kamen auch viele aus Elternhäusern von Ärzten und Rechtsanwälten oder eben halt auch von Fabrikbesitzern oder was auch immer. Was halt sich so alles in dieser neuen Linken damals so getummelt hat. Und das prallte aufeinander und hat auch nicht immer unbedingt zusammengefunden. Und das merkt man dann auch an den Begriffen noch. Also es geht nicht nur um diesen Begriff der freien Liebe, sondern auch zum Beispiel der Begriff der direkten Aktion. Den kennt ihr vielleicht auch alle. Und natürlich wisst ihr alle, dass das ein Zeitungsname ist, nämlich von der Freien Arbeiterinnenunion. Und ihr habt alle ein Abo. Wenn nicht, könnt ihr gleich eins von mir. Nein, Scherz. Nein, aber direkte Aktion ist ein sehr alter Begriff. Der kommt auch wieder aus dem Anfang der Arbeiterbewegung. Und mir ist das mal passiert, Anfang der 90er, Mitte der 90er Jahre, war eine der ersten Studiestreikwellen, damals gegen die Einführung von Studiengebühren, auch, dass wir im Hörsaal gesessen haben und dann irgendwann eine Studentin oder ein Student, ich weiß es gar nicht mehr, aufgestanden ist und gesagt hat, hey, ich bin voll dafür, wir machen jetzt eine direkte Aktion, lasst uns alle in die Innenstadt gehen, also in Düsseldorf habe ich damals studiert, und vors Rathaus ziehen und sagen, dass wir keine Studiengebühren bezahlen wollen. Und dann habe ich da gesessen und gesagt, ja, das ist doch keine direkte Aktion. Das ist eine Demonstration. Das ist auch gut. Ne? Aber eine direkte Aktion. Eine direkte Aktion ist etwas, was eine Handlung ist, die dein Leben sofort verändert. Das haben wir hier im Ruhrgebiet mal gemacht. Die Bergarbeiter zum Beispiel. Die haben irgendwann mal gesagt, in den 1920er Jahren, pass mal auf, wir wollen keine 8 Stunden mehr in den Schacht einfahren, sondern nur noch 6. Das Ein- und Ausfahren ist aber schon Bestandteil dieser 6 Stunden. Ja? Und wir wollen aber für 8 Stunden bezahlt werden. Und das haben die aber dann nicht als Forderung an den Boss gesagt oder sonst was. Und die haben auch nicht gestreikt oder sowas, sondern die haben sich mit 10.000 Leuten in einer Zeche getroffen und haben das für diese Zeche beschlossen und haben gesagt, Montag fangen wir so an. Haben einen eigenen Schichtplan aufgestellt und dann sind die so ein- und ausgefahren. Und damals gab es jede Woche, meistens freitags, gab es die Lohntüte, also so einen Briefumschlag mit Geld drin. Und dann haben die festgestellt, scheiße, die haben uns nur für 6 Stunden bezahlt. Und sie haben uns noch die Ein- und Ausfahrt abgezogen, die Drecksäcke. Und dann haben sie das Ding besetzt und haben gesagt, hier wird nicht mehr gearbeitet, bis wir das Geld kriegen, wie wir es haben wollen. Die direkte Aktion war vorher, nämlich das Aufstellen des Dienstplans und zu sagen, so arbeiten wir. Das ist direkte Aktion. Wenn ihr also zum Beispiel sagt, ich will keine Studiengebühren bezahlen, dann ist direkte Aktion, keine Studiengebühren zu bezahlen. Ja? Man kann damit verlieren. Super ideale Bedingungen für die wenigen Studis, die übrig bleiben oder auch vielleicht für die meisten, die dann auf einmal in leeren Hörsälen sind oder so. Aber das wäre zum Beispiel eine direkte Aktion. Vielleicht nicht die klügste. Ja? Muss man sich vielleicht was anderes überlegen. Aber das ist das. Wenn du sagst, ich will einen bestimmten Zustand abstellen und das dann auch tust. Und das haben die halt sehr ernst genommen, diese alten Männer und Frauen aus der alten anarchistischen Bewegung. Und aus der neuen haben sie es gelernt, irgendwann ernst zu nehmen und haben festgestellt, dass es einen Unterschied gibt zwischen Demonstrieren und Sachen direkt zu verändern und anders zu machen. Ein wichtiger Begriff, der ist aber relativ neu, ist der Politik der ersten Person. Anarchisten und Anarchistinnen auf der ganzen Welt fangen bei sich selbst an. Das heißt, die gucken, wo stehe ich eigentlich? Die analysieren nicht nur im individualen anarchistischen Sinne, wie ich das am Anfang gesagt habe, sich selbst im Sinne von, was sind eigentlich meine Wünsche und was ist das, was ich mir nur wünsche, weil ich das gelernt habe, dass ich mir das wünschen soll. Sondern die gehen auch hin und sagen, wo stehe ich eigentlich, wo wohne ich, wie wohne ich, mit wem wohne ich, wie arbeite ich, wo kommt mein Geld her, wo geht mein Geld hin. Die analysieren das und fragen, was kann ich da tun, wo kann ich da was tun und wo will ich da vor allem auch was tun. Und dann überlegen sie sich eben halt, wie sie eben halt möglichst direkt was verändern in ihrem Leben. Und sie handeln nicht stellvertretend für andere. Genauso wie sie eben halt auch nicht an den Staat appellieren und sagen, organisier dir das mal für mich. Führe mir mal einen Mindestlohn ein, dann bin ich schon zufrieden. Ja? Das ist keine anarchistische Idee. Dann gibt es noch so einen Begriff, den kennt ihr auch alle, also zumindest spätestens dann, wenn ihr euch auch nur am Rande für politische Bewegungen interessiert, weil er taucht immer auf, und zwar bei allen politischen Bewegungen. Der Begriff der Solidarität. Den verwenden Anarchisten und Anarchistinnen, wie ich persönlich finde, viel zu häufig, weil ich finde, der sagt nicht viel aus. Ja? Ich habe in meinem Leben, habe ich mich schon oft solidarisch erklärt. Da kommt jemand ins Gefängnis, ich erkläre mich solidarisch. Da streikt jemand, ich erkläre mich solidarisch. Ja? Da machen Frauen eine Demonstration, weil eine Frau vergewaltigt worden ist und die sagt irgendwie, aber nur weil ich einen Minirock trage, brauche ich nicht vergewaltigt werden. Ich erkläre mich solidarisch. Das nutzt aber noch nichts. Also das nutzt natürlich unheimlich viel. Ne? Wenn ich im Knast bin und ich weiß, draußen ist jemand, der erklärt sich mit mir solidarisch, dann gibt mir das emotional, gibt mir das Kraft, das auszuhalten. Und für all diese anderen Beispiele gilt das wahrscheinlich genauso. Aber es ändert an der Situation der betroffenen Person, mit der ich mich solidarisch erkläre, erstmal gar nichts. Der anarchistische Begriff, der da auftaucht und der auch mit bestimmten Fragen dann auch gekoppelt ist sofort, ist der der gegenseitigen Hilfe. Das heißt, wenn jemand im Streik ist oder im Gefängnis ist oder irgendetwas anderes passiert ist, dann fragen wir, wie können wir helfen? Und zwar so, dass deine Lebenssituation direkt eine andere ist, eine bessere ist. Verschlechtern wollen wir ja auch nicht, was ja auch leichter wäre zu organisieren eigentlich. Aber darum geht es ja nicht. Und gegenseitig ist diese Hilfe nicht in dem Sinne, dass wir dann aufschreiben, ich habe dir jetzt mal geholfen, jetzt musst du mir nächste Woche aber auch helfen. Ja? Ich habe dir die Waschmaschine getragen, also trägst du meinen Kühlschrank und meinen Schrank und noch die Bücherkiste, das ist ungefähr so schwer wie deine alte Waschmaschine. Also so funktioniert das mit der gegenseitigen Hilfe nicht. Sondern die funktioniert, um einen bösen Begriff zu nehmen, altruistischer. Also sie geht viel mehr in so eine unbekannte Masse hinein. Also ich helfe und ich erwarte, dass wenn ich Hilfe brauche, mir auch geholfen wird. Ja? Also wenn du nächste Woche auf deinem Arbeitsplatz irgendwie sagst, so, ich komme vor zu einem Krankheitsfall, Mindestlohn und so weiter, kriege ich ja alles nicht, dann komme ich und ich helfe dir und wir setzen das gemeinsam durch. Ja? So. Dann erwarte ich nicht, dass du mir nächste Woche hilfst, wenn ich das bei mir auf dem Arbeitsplatz mache, aber dann macht er das vielleicht und hilft mir. Oder der junge Mann da hinten. Ja? So. Und so helfen wir uns dadurch, dass wir alle bereit sind, uns gegenseitig zu helfen. Dann, wenn die Not da ist und die Hilfe gebraucht wird. Dadurch entsteht eine Dynamik und involviert immer mehr Menschen. Das ist zumindest die Idee, die dahinter steht. Ja, also nicht Aufrechnung, sondern die Hoffnung, dass das eigene gute Beispiel, das man gibt, indem man selber hilft, die anderen Menschen dazu animiert, einem oder eben halt auch jemand anderem zu helfen, wenn es denn soweit ist. Und das Spannende und Interessante dabei ist, es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von Untersuchungen, also von Universitäten gemacht, die diese Idee belegen, dass das funktioniert. Ja? Das hat man Anarchisten immer vorgeworfen, das funktioniert doch nicht, ihr träumt doch alle nur. Aber es funktioniert tatsächlich. Es gibt eine Reihe von Untersuchungen von diversen Universitäten, die das festgestellt haben, dass in dem Moment, wenn eine Person anfängt zu handeln, sofort andere involviert werden. Das weiß sogar die deutsche Polizei. Das ist einer ihrer Tipps für Verhaltensweisen im öffentlichen Raum zum Beispiel. Also das sagt die Polizei, so bei Kursen in Schulen, wenn du mitbekommst, irgendjemand wird belästigt oder so, dann musst du natürlich erstmal abschätzen, wer ist der Belästiger, meistens sind es ja Männer, wie belästigt er und bist du überhaupt in der Lage, auftreten zu können, um helfen zu können. Also wenn er jetzt irgendwie eine Sportkante ist, der man ansieht, die boxt dich sofort um, dann ist der Rat der Polizei, er macht lieber nichts, sondern ruft die Polizei. Aber wenn die sagen, du kannst die Lage so einschätzen, dass du sagst, du kannst da hingehen und kannst dich einbringen, dann empfehlen die das auch und dann sagen die Erfahrung sagt, sofort kommen 5 andere Leute aus der Straßenbahn oder aus der Bäckerei oder sowas, kommen sofort dazu und helfen auch. Ja? Und ich habe das selber schon erlebt. Mir ist das mal passiert in Düsseldorf, da ist mir jemand entgegengetorkelt, der sah nicht besonders gut aus und hat auch streng gerochen. Und ich dachte mir, gut, das ist ein Besoffener, was willst du, aber der hat stark geblutet. Und das Tolle und Erstaunliche daran ist, ich bin erstmal dran vorbeigelatscht. Ja, weil er eben halt nicht toll aussah und auch gestunken hat und so ein Kram. Und ich dachte mir, ja, so ein armes Schwein, der blutet auch so. Und das, was ich gedacht habe, haben aber 2 Omis vor mir laut gesagt, sind auch dran vorbeigegangen. Und da ist mir das aufgefallen, dass ich da gerade selber dran vorbeigehe. Dass ich mich gar nicht anders verhalten habe. Und dann bin ich stehen geblieben und habe gesagt, dem müssen wir doch helfen. Und dann sind die beiden Omis auch stehen geblieben und haben auch geholfen. Und dann waren wir aber nicht nur zu dritt, sondern es sind sofort noch andere Leute gekommen. Und dann hat irgendjemand den Arzt gerufen und dieses und jenes. Das ging dann ratzfatz. Also das kann tatsächlich funktionieren. Dann gibt es so andere Slogans, die auch sehr ernst sind in der anarchistischen Bewegung, nämlich den Slogan, ein Angriff auf einen von uns oder eine von uns ist ein Angriff auf alle. Der kommt auch aus der Arbeiterbewegung. Und der heißt, wenn du einen entlässt oder einen auf die schwarze Liste setzt oder einen, dann sind immer wir alle als Klasse gemeint und deswegen werden wir dann Gegenmaßnahmen treffen. Im Idealfall streiken wir halt so lange, bis die Person wieder eingestellt ist. Und genau solche Arbeitskämpfe führt der moderne Anarcho-Syndikalismus gerade. In Spanien ist das jetzt ein paar Mal vorgekommen, in Amerika ist das ein paar Mal vorgekommen, in Italien, in Frankreich, dass Leute entlassen werden, weil die anfangen, sich zu organisieren, zum Beispiel bei Starbucks oder bei McDonald's oder sonst wo in irgendeiner anderen Firma. Dann werden die Leute rausgeschmissen und dann passiert ein Streik. Ja? Und bei einigen Sachen haben wir es geschafft und die Leute sind wieder eingestellt worden, zu den alten Bedingungen, manchmal zu den besseren, die sie eigentlich gefordert hatten. Manchmal haben wir auch verloren. Das passiert auch. Aber die Idee ist tatsächlich immer zu sagen, wenn du einen von uns angreifst, dann kriegst du immer die gesamte Gegenmacht zu spüren. Ja? Und nicht irgendwie stellvertretend, sondern weil wir meinen, dass das richtig ist, weil wir immer Teil einer und derselben Klasse sind. Und dann gibt es noch so zwei, drei andere Slogans irgendwie, die ich jetzt aber nicht mehr alle aufzähle, weil jetzt sind wir auch bestimmt bei den 90 Minuten schon angekommen. ich will vielleicht noch einen letzten Punkt machen und nochmal zurückspringen kurz zu den anarchistischen Strömungen, weil spätestens, wenn ihr euch anfangt, damit zu beschäftigen, dann werdet ihr noch zwei oder drei andere Strömungen finden im Internet, die ich vorhin gar nicht erwähnt habe. Und zwar deshalb nicht, weil es keine anarchistischen Strömungen sind. Das Doofe ist beim Anarchismus und bei der anarchistischen Bewegung, wir haben kein Copyright und keine Trademark angemeldet oder so ein Kram. Jeder Idiot, jede Bekloppte kann sich Anarchist oder Anarchistin nennen. Ja? Können wir nichts gegen machen. Das Doofe ist, es gibt Idioten und Bekloppte, die das genau tun. Eine Strömung, die ist relativ jung, ich weiß gar nicht, ich glaube, zuerst aufgetaucht ist in den USA. In Nordeuropa gibt es ein paar kleinere Grüppchen und in Deutschland gab es mal mindestens einen. Rolf Ficker oder irgendwie sowas war der Name von dem. Anarcho-Nationalisten haben die sich genannt. Und die versuchen eben halt die anarchistische Idee, nämlich die Ablehnung jeder Ausbeutung und Unterdrückung des Menschen durch den Menschen, nationalistisch zu interpretieren. Ja, funktioniert natürlich gar nicht. Also das müsste eigentlich jedem sofort klar sein, aber die argumentieren doch, ich habe doch die Freiheit, wenn ich nicht mit Juden und Negern zusammenwohnen will, dann lebe ich nicht mit Juden und Negern zusammen und wenn ich nicht will, dass die hier im Umkreis von 20.000 Meilen um mich herum wohnen, dann muss ich doch die Freiheit haben, die zu vertreiben. So, das ist zu deren Argumentationsmuster. Und wenn ich, also die Begriffe benutze ich alle schon extra, weil es die Idioten, die auch so benutzen, das ist total bescheuert. Ne? Aber die nennen sich halt so, die tauchen auch manchmal auf. Und am Anfang war es ganz lustig, weil diese Anarcho-Nationalisten, das waren in Deutschland am Anfang, war das wirklich einer. Und der ist eben halt mit so einer schwarz-roten Fahne, mit einem goldenen A, mit Kreis drumherum, irgendwie auf Anarcho-Demos aufgetaucht und hat da seine Zeitung verteilt, die nach irgendeinem germanischen Schlachthaus benannt war und so. Und die Leute haben sofort geschnallt, was das für ein Idiot ist. Dann hat er da auf die Fresse gekriegt und ist aus der Demo geschmissen worden. Und dann ist er irgendwie das nächste Mal bei einer NPD-Demo aufgetaucht. Die haben sich gar nicht erst die Mühe gemacht, seine Zeitung zu lesen. Die haben nur diese schwarz-rote Fahne gesehen und hat auch sofort auf die Fresse gekriegt. Und er hat irgendwie Anfang der 90er Jahre hat er ziemlich rumgeheult, dass er überall auf die Fresse kriegen würde. Dabei wäre doch einer, der aber für beide und überhaupt, man müsste doch und könne doch. Und es gibt so ein, ich weiß nicht, ob es den heute immer noch gibt, aber es gibt so ein, gab es in den 90ern noch so einen nationalsozialistischen Hochschulbund. Irgendwie so ähnlich hatte der geheißen. Und die haben ihn dann irgendwann mal eingeladen und dann hat er da noch so eine kleine Anhängerschaft gehabt, es waren dann irgendwann mal fünf oder so. Aber die tauchen halt immer mal wieder auf und sind halt da. Ein bisschen später, Ende der 90er, Anfang 2000 irgendwann, haben sich die sogenannten Anarcho-Kapitalisten gegründet. Und die gibt es in Deutschland, die haben da eine Zeitung, Eifrei nennen sie die jetzt, früher eigentümlich frei. Boah, das sind auch Spinner. Das kommt aber tatsächlich aus Amerika, also zumindest ist das der Gründungsmythos, dass das daherkommt, angeblich irgendwie Studentenkongress, die extreme Linke und die extreme Rechte sind auf jeweiligen Kongressen irgendwie singend rausgezogen, haben sich draußen vor der Tür zufällig getroffen und haben gesagt, eigentlich wollen wir doch das Gleiche, tun wir uns doch zusammen, sind wir doch Anarchokapitalisten. Da ist die Idee, dass die sagen, der Mensch muss halt jede Freiheit haben, sich zu verkaufen und wenn du was hast, also Geld hast, dann musst du halt auch alles kaufen können und da darf niemand rein und der Staat muss zwar weg, aber nur damit der Markt eben halt alles beherrschen kann, weil da ist die unsichtbare Hand und dann funktioniert das alles schon richtig. Das ist so ein Tummelplatz von lauter komischen kapitalistischen Idioten. Manchmal also nicht selten auch völkischen Idioten und. Also das ist ein ganz komisches Sammelsurium. Eifrei könnt ihr googeln, dann könnt ihr euch diesen Scheiß mal angucken. Wir haben in Düsseldorf über ein Jahr lang mal mit denen diskutiert. Das war sehr lustig, vor allem am Anfang. Einer von denen war nämlich eigentlich Individualanarchist und in Deutschland gibt es einen Autoren, der quasi, also im Nachhinein von der ganzen Sekundärliteratur wird er quasi als der Erfinder des Individualanarchismus bezeichnet. Das ist Max Stirner, der Originalname ist Johann Kaspar Schmidt, der hat ein Buch geschrieben, Der Einzige und sein Eigentum. Es ist ein spannendes Buch, wie ich finde, steht ein paar Sachen drin, die wirklich sehr spannend und sehr interessant sind, es steht viel Müll drin. Und er war aber vor allen Dingen kein bekennender Anarchist. Und er hätte sich da, glaube ich, auch sehr gegen gewehrt. Und das Tolle ist, und das habt ihr vielleicht gemerkt, alle anarchistischen Strömungen benennen sich nach irgendeinem Inhalt. Also Individualanarchismus, Ökoanarchismus, Anarchosyndikalismus oder sonst was. Ja? Das ist sehr unterschieden von vielen anderen politischen Strömungen, die sie zum Beispiel marxistisch, leninistisch, maoistisch, trotzkistisch, ho-chi-minhistisch oder sonst wie nennen. Dieser Individualanarchist, der mit uns über Anarchokapitalismus diskutieren wollte, kam rein und sagte, ich bin Stirnerianer. Das führt bei mir immer dazu, dass ich sofort lachend unterm Tisch liege und sage, geh nach Hause, lies das Buch nochmal, wenn du es verstanden hast, komm wieder. Ich konnte ihn nicht ernst nehmen. Also weil Stirner tatsächlich in seinem Buch ständig schreibt, irgendwie, ihr dürft nichts irgendwie ernst nehmen und ihr müsst euch alles nur auf euch selbst zurückbeziehen und alles müsst ihr aus euch selbst herausmachen. Wenn ihr anfangt, irgendwas Äußeres zu nehmen, dann habt ihr schon verloren. Also wenn jemand das Buch von Stirner gelesen hat und dann sagt, ich bin Stirnerianer, dann weiß man sofort, die Person hat das nicht verstanden. Also zumindest meiner Meinung nach. Also die gibt es auch. Und dann gibt es noch so eine andere Strömung, die, von der habe ich aber jetzt schon seit 10, 15 Jahren nichts mehr gehört. Die gab es mal eine Zeit lang unten im Südwesten, Anarcho-Stalinisten. Die sind auch auf Anarcho-Demonstrationen gegangen. Das war auch sehr lustig. Eine der lustigsten Situationen muss wohl mal in Hamburg gewesen sein. Da waren die mit einer Gruppe von 20 Leuten. Und haben mitten auf der Anarcho-Demonstration die anderen Anarchisten alle angemacht und haben gesagt, wir stellen euch nach der Revolution alle an die Wand und erschießen euch, weil ihr seid alle Konterrevolutionär. ja, aber ihr seht, es gibt da halt kein Copyright drauf, kein Trademark oder sonst was. Auch ihr dürft alle euch jederzeit in irgendeinem Laden so einen Anarcho-Button kaufen und dranhängen, ohne jetzt den einzelnen Leuten, die ich ja teilweise kenne, nahe zu treten zu wollen, aber ne, ihr dürft das machen, und ohne dass irgendjemand beurteilt, ob ihr wirklich Anarchisten oder Anarchistinnen seid. Das könnt ihr nur selbst und dann auch nur in einem sozialen Zusammenhang mit eurer Umgebung zusammen. Ne? So. Und ja, an der Stelle mache ich jetzt aber den Punkt. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.